Als die Alte das merkte, zog sie die Tür zwar nicht zurück, ließ aber auch nicht die Türklinke los, so dass er sie beinahe mitsamt der Tür auf die Treppe herauszog. Da sie aber in der Tür stehen blieb und ihn nicht durchlassen wollte, ging er direkt auf sie los. Die Alte wich erschrocken zurück, wollte etwas sagen, schien aber nichts herausbringen zu können und sah ihn nur mit aufgerissenen Augen an. »Guten Tag, Aljona Iwanowna«, begann er möglichst ungezwungen, aber die Stimme gehorchte nicht. Sie bebte und brach ab. »Ich habe Ihnen ein Pfand gebracht. Aber vielleicht gehen wir besser hierher, wo es hell ist.« Er ließ sie stehen und ging ohne Aufforderung weiter ins Zimmer. Die Alte lief ihm nach. Sie hatte ihre Sprache wiedergefunden. »Herrgott, was wollen Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie?« »Erlauben Sie, Aljona Iwanowna, ich bin Ihnen doch bekannt. Raskolnikow. Hier, ich habe ein Pfand mitgebracht, wie ich vor ein paar Tagen versprach.« Und er hielt ihr das Päckchen hin. Die Alte warf einen schnellen Blick auf das Pfand, richtete aber sofort ihre Augen direkt ins Gesicht des ungebetenen Gastes. Sie sah ihn aufmerksam, böse und misstrauisch an. Es verging eine Minute. Ihm schien sogar, in ihren Augen liege etwas wie Spott, als ob sie schon alles erraten hätte. Er fühlte, dass er die Fassung verlor und dass ihn Furcht packte. Eine so starke Furcht, dass er, wenn sie ihn noch eine halbe Minute weiter so ansehen werde, vielleicht ohne ein Wort zu sagen, weglaufen würde. »Warum sehen Sie mich so an, als ob Sie nicht wüssten, wer ich bin?« sagte er plötzlich, ebenfalls böse. »Wenn Sie wollen, nehmen Sie das Pfand. Wenn nicht, gehe ich zu anderen. Ich habe keine Zeit.« Er wusste selbst nicht, wie er zu diesen Worten kam. Die Alte fasste sich, und der entschlossene Ton des Besuchers beruhigte sie anscheinend. »Warum sind Sie hergekommen, Väterchen? Was ist das?« fragte sie und blickte auf das Pfand. »Ein silbernes Zigarettenetui. Ich sprach voriges Mal davon.« Sie streckte die Hand aus. »Warum sind Sie so blass? Ihre Hände zittern ja.« »Fieber habe ich«, antwortete er kurz. »Unwillkürlich wird man blass, wenn man nichts zu essen hat«, fügte er die Worte kaum aussprechend hinzu. Die Kräfte verließen ihn wieder. Die Antwort aber schien wahr zu klingen, denn die Alte nahm das Pfand. »Was ist es?« fragte sie, indem sie Raskolnikow noch einmal prüfend ansah und das Pfand in der Hand wog. »Ein Ding, ein Zigarettenetui aus Silber. Sehen Sie nach.« »Mir scheint es nicht aus Silber. Wer es zugeschnürt hat,